zum Schluss ein kleines Stelldichein des Westerwälder Vogelchores. Mal sehen, ob ihr einige der Interpreten wiedererkennt. Thank you. Meine Damen und Herren, wir bedanken uns bei der Rohrdommel an der Bassdrum. Dem Zilzalp an der Hi-Hat. Der Saatkrie an der Snare. Dem Schwarzspecht an den Percussions. Dem Eistaucher am Flächensynthi. Dem Uhu für die Vocals. Der Brandgas an der 3 und 3. Und jetzt Kiste aus und raus an die frische Luft.